Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute aus Religion und Gesellschaft. Hören Sie nun, die Religion ist christlich, die Kultur ist hinduistisch. Die Thomaschristen in Indien, eine Sendung von Ingrid Norbu. According to our tradition, St. Thomas came to Kerala. Nach unserer Überlieferung kam der heilige Thomas um das Jahr 52 nach Christus nach Kerala und bekehrte mehrere Brahmanen, also hochkastige Familien, zum Christentum. Diese Tradition besagt weiter, dass er 7 Kirchen gegründet hat. Die gibt es bis heute. In den ursprünglich syrischen Thomasakten, die nicht zum biblischen Kanon gehören, wird erzählt, dass Thomas als Sklave nach Indien verkauft worden sei, dort missionierte und schließlich den Märtyrertod erlitten habe. So obviously, a Christian community was established here in Kerala. In Kerala ist damals eine christliche Gemeinde entstanden. Für die folgenden 3 Jahrhunderte finden sich keine Zeugnisse für eine Verbindung mit Christen außerhalb Indiens. Vermutlich haben sie hier unabhängig agiert. Die Christen wohnten in den Städten Cochin, Kanganur und Calicut, wo später Vasco da Gama landete, an der Malabar-Küste im Südwesten Indiens, die für den Handel mit Gewürzen bekannt ist. Calicut, where Vasco da Gama later came. The western coast of India, the Malabar coast, you know, southwestern coast, was a place for spice trade. Dass der Apostel Thomas nach Südindien kam und dort das Christentum einführte, scheint nicht mehr als eine Legende zu sein. Schriftliche Beweise hätten die feuchte Tropenluft ohnehin nicht überdauert. In der Legenda Aurea, der berühmten abendländischen Sammlung von heiligen Geschichten des Mittelalters, nehmen die Taten des heiligen Thomas in Indien allerdings breiten Raum ein. Thomas der Apostel war zu Caesarea in der Stadt. Da erschien ihm unser Herr und sprach: Gundophorus, der König von Indien, hat seinen Schaffner Abanes ausgesendet, dass er ihm suche den besten Baumeister. Darum steh auf, ich will dich zu ihm senden. Da sprach Sankt Thomas: Herr, sende mich, wohin du willst, allein nach Indien sende mich nicht. Da antwortete unser Herr und sprach: Thoma, geh hin und fürchte dich nicht, ich will dein Hüter sein. Und wenn du die von Indien bekehrt hast, so sollst du zu mir kommen mit der Märtyrerpalme. Aus dem Meer der Palmen ragen Kirchtürme. Die Kleinstadt Kottayam gilt als Zentrum der südindischen Thomaschristen. Sie liegt am Ufer eines riesigen Binnensees, etwa 60 Kilometer von der Malabar-Küste entfernt. Im Stadtkern ist es laut, staubig und überfüllt. Doch die Areale um die Kirchen wirken wie Oasen der Stille. Reverend Kondokra Matthew George trägt eine weiße Kutte aus Baumwollstoff. Er ist Rektor des orthodoxen Priesterseminars in Kottayam, dazu Priester und wie die meisten orthodoxen Geistlichen verheiratet. We had a very flourishing trade. Es gab schon in vorchristlicher Zeit florierende Handelsbeziehungen mit dem Mittleren Osten, mit Europa, Rom und Griechenland. Und natürlich hatten wir hier auch eine sehr alte jüdische Kolonie. Schon zu König Salomons Zeiten brachten diese Elfenbein, Pfau und besonders Gewürze wie Pfeffer und Kardamom nach Jerusalem. Es ist also durchaus möglich, dass ein Apostel Jesu mit diesen jüdischen Händlern nach Kerala gereist ist. Ganz offensichtlich hatten wir Thomas Christen, noch ehe die Portugiesen kamen, sehr enge Beziehungen mit den Kirchen im Mittleren Osten, besonders zu denen im heutigen Irak und in Persien. Churches in the Middle East, especially in the Mesopotamian region, in present Iraq, Persia. Die alte Kirche des Ostens, auch ostsyrisches Christentum genannt, hatte sich in der Spätantike bis nach Persien ausgebreitet. Als das Christentum im 4. Jahrhundert in dem mit Persien verfeindeten Römischen Reich Staatskirche wurde, musste sie sich aus politischen Gründen vom Westen abgrenzen. That time, damals war das eine Missionskirche mit Außenposten in China, Korea und Japan. Es waren hauptsächlich syrische Händler, die diese Beziehungen aufrechthielten. Wir waren Teil dieses großen Netzwerkes des östlichen Christentums und wir wussten nichts vom Westen und dem Papst in Rom, ehe die Portugiesen kamen. Ursprünglich hatten wir Verbindung zur syrischen Kirche. Unsere Liturgie kommt aus der syrischen Tradition. Deshalb werden wir auch manchmal syrische Christen genannt, aber ethnisch gesehen sind wir Inder. Etwa 20 junge Männer, fast alle in Jeans und T-Shirt, stehen aufrecht im Klassenraum. Gesangsunterricht ist Teil der Priesterausbildung im orthodoxen Seminar. Ihr Verständnis der fremden syrischen Sprache beschränkt sich auf die Texte der Gesänge als Teil der Liturgie. Portugiesische Seefahrer waren 1498 auf der Suche nach Gewürzen nach Südindien gekommen. Sie wussten, dass es dort christliche Gemeinden gab. Sie wollten sie als Bündnispartner gegen die Moslems gewinnen, die den Gewürzhandel im Arabischen Meer kontrollierten. Enttäuscht, dass es so wenige Christen waren und entrüstet darüber, dass diese die Oberhoheit des Papstes in Rom nicht anerkennen wollten, begannen sie einen erbitterten Missionskrieg. In der Folge kam es zur Spaltung unter den Thomaschristen. Reverend Philip Abraham ist Rektor des Mar Thoma Priesterseminars in Kottayam. Bis zum 16. Jahrhundert unterhielten die Thomaschristen Kontakte mit der Kirche in Persien, die gelegentlich Bischöfe nach Indien schickte. Am Ende des 16. Jahrhunderts konnten die Portugiesen dann die politische Macht in Malabar erlangen. Durch sie kamen die Thomaschristen dann unter die Gewalt der römisch-katholischen Kirche. Von 1599 bis 1653 standen die Thomaschristen also unter päpstlicher Suprematie. Die politischen Umbrüche im Zeitalter der europäischen Kolonisierung schwächten auch die Kirche des Ostens. Ihre Missionsgebiete schrumpften. Es kam zu Spaltungen, aus denen die seit 1558 mit Rom unierte chaldäische Kirche hervorging. Überdies wurden die ostsyrischen Christen der Häresie verdächtigt. Seit der Trennung von der römischen Kirche im 4. Jahrhundert hatte sich die Kirche des Ostens dem von Rom verurteilten Nestorianismus zugewandt, der die vollständige Menschheit Jesu Christi betonte und strikte Trennung von Gott und Mensch forderte. Auf den Synoden von Djamper und Angamali 1599 wurden aber dann für die südindischen Christen lateinische Frömmigkeitsformen verbindlich gemacht. Zum Aufstand kam es aber erst, als ein syrischer Bischof, der von Oppositionellen 1652 nach Indien eingeladen worden war, von den Portugiesen unterwegs abgefangen und verschleppt wurde. Die Mehrheit wehrte sich dagegen und erklärte 1653 ihre Unabhängigkeit. Sie stellte später die Verbindungen mit der Kirche in Antiochia in Syrien her und übernahm den syrischen Ritus. Die Liturgie wurde in syrischer Sprache gesungen. Die Katholiken unter den Thomaschristen sind bis heute mit der chaldäischen Kirche und mit Rom verbunden. Die Orthodoxen unter dem Primat des Patriarchen von Antiochia erlebten im 19. Jahrhundert eine zweite Spaltung. Das Kriegsglück der europäischen Mächte, die darum wetteiferten, Indien zu beherrschen, wechselte mehr als einmal. Als die Briten dann die Kontrolle über die Malabarküste erlangten, half besonders Colonel Monroe, der sich für die Thomaschristen interessierte, 1813 ein theologisches Seminar in Kottayam zu gründen, wo die Priester in Theologie und den Schriften unterrichtet wurden. Sie wollten die alte Kirche nicht zerstören, sondern sie vom überflüssigen Plunder befreien. Teile der Bibel wurden ins Malayalam, unsere Sprache in Kerala, übersetzt. Praktiken, die nicht mit der Bibel in Einklang standen, wurden ausgemerzt. Die Konservativen in der orthodoxen Kirche lehnten jedoch Veränderungen im Glauben und in den Praktiken ab. Als die Unterschiede zunahmen, kam es zur Spaltung. Heute repräsentiert die Mar Thoma Kirche in Malabar die reformierte Linie der alten syrischen Thomaskirche. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts spalteten sich die orthodoxen Thomaschristen wiederum in zwei Fraktionen. Reverend Kondokra Matthew George gehört zur unabhängigen Katholikos-Fraktion. One section of the church in Kerala. Ein Teil der Orthodoxen in Kerala behauptet, zusammen mit dem Patriarchen von Antiochia, dass dieser die Jurisdiktion über die Kirche in Indien habe. Aber das haben wir nie akzeptiert. Wir haben schon immer spirituelle Verbindungen, sogar ein gewisses spirituelles Primat des Patriarchen von Antiochia ehrenhalber anerkannt. Aber unsere Kirche ist unabhängig. Sie ist eine Kirche, die vom heiligen Thomas, dem Apostel, gegründet wurde. Wir haben eine eigene Kirchenverwaltung und unterstehen keiner anderen Kirche. Die syrisch-orthodoxen Thomaschristen mit eigenem Katholikos in Indien wurden selbstständiges Mitglied im Weltkirchenrat. Die Sonntagsmessen in Kottayam sind gut besucht. Doch die Spaltung der Thomaschristen hat auch Auswirkungen auf die Gläubigen, egal welcher Konfession, erzählt der Gewürzbauer Jacob Matthew. Ich kann nicht behaupten, dass ich Christ bin. Ich bin Katholik. Es wäre ein langer Weg, Christ zu werden. Und ich glaube nicht, dass es hier viele Christen gibt. Es gibt Katholiken, Protestanten und Orthodoxe, aber nur wenige Christen in Kerala. Das ist mein Gefühl. Ich glaube an Jesus Christus, an eine übergeordnete Macht. Aber ich unterwerfe mich nicht der Hierarchie der christlichen Kirche. Denn überall in der Kirche gibt es Machtkämpfe. Jesus predigte Liebe, aber die wissen nicht, was gegenseitige Liebe bedeutet. Wenn nicht mal zwei Bischöfe das schaffen, dann weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, die Leute sind angewidert, aber es ist schwer, da herauszufinden. Es gibt zwei Dinge. Die Leute in Kerala sind auf die kirchliche Heirat angewiesen und sie müssen kirchlich begraben werden. Sonst würde man zum Außenseiter in der Gemeinschaft. Nur deshalb besuchen die Leute die Sonntagsmesse. Durch die Begegnung mit dem Westen wurden und werden die Thomaschristen auch mit der Kritik am Kastensystem konfrontiert, das als Widerspruch zum Leben in einer christlichen Gemeinschaft angesehen wird. Aber in Indien denken viele Menschen nach wie vor in den Strukturen des hierarchischen Kastensystems. Reverend Jacob Kolaparambil ist der Generalvikar der katholischen Syrio-Malabar-Diözese in Kottayam und lehrt auch in Rom. Er hält das Kastensystem mittlerweile für durchlässig. Unter den Brahmanen findet man heutzutage auch Bettler. Früher waren sie Landbesitzer. Heute besitzen die das Land, die darauf arbeiten. Ein Brahmane, wenn er nicht gebildet ist, ist wirklich arm. Für die Dalits, also den niedrigsten Rang, gibt es reservierte Plätze in den höheren Schulen und der Verwaltung, um deren Status anzuheben. Der letzte Präsident von Indien, Kocheril Raman Narayanan, war ein Dalit. Nun haben wir einen Moslem zum Präsidenten, der früher zu den Armen gehörte. Auch Kondokra Matthew George, Vertreter der orthodoxen Thomaschristen, misst dem Kastensystem nur noch wenig Bedeutung zu. Schon seit dem Beginn unserer Geschichte, also mindestens seit 2000 Jahren, gibt es das Kastensystem. Rechtlich wurde es vom indischen Staat abgeschafft. Aber an manchen Orten ist es psychologisch immer noch da. In Kerala aber nicht so sehr, denn die Regierung hält Arbeitsplätze für die vom Kastensystem Unterdrückten bereit. Viele Unberührbare, die sich selbst Dalits nennen, wurden Christen, um Gleiche unter Gleichen zu sein. In der Praxis kämpfen sie aber bis heute auch in den Kirchen um Ebenbürtigkeit mit den Kastenchristen und außerhalb der Kirchen, um wenigstens mit den hinduistischen Dalits gleichgestellt zu werden. Denn diese können im Rahmen eines Quotensystems bevorzugt Zugang zu Schulen oder Regierungsposten erhalten. Christliche Dalits sind von diesem System ausgeschlossen. Kondokra Matthew George. They are still fighting for it, because they say in Christianity there is no caste. Die Dalits kämpfen immer noch für diese Anerkennung. Da es im Christentum eigentlich keine Kasten gibt, können sie als Christen auch nicht mehr auf Kastenbasis behandelt werden, so wird argumentiert. Aber diese Dalit-Christen sind arme Christen. Sie brauchen die Quoten, Reservierungen und so weiter. Wir kämpfen auch für sie, um das zu erreichen. Wir hier in der orthodoxen Kirche gehören mehr oder weniger einer Kaste an. Das hat Vor- und Nachteile. Wir sind keine Missionskirche, sondern gehörten von Anfang an zu einer der hohen Kasten in Kerala. Einige Leute würden sagen, wir sind Brahmanen. Ich weiß nicht, aber ganz offensichtlich gehören wir zur Hochkaste und wir haben nie versucht, andere zu bekehren, weil wir das Kastensystem beibehalten wollten. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat einer unserer Bischöfe, den Dalits, das Evangelium gepredigt und sie zum Christentum bekehrt, etwa 12.000 Menschen. Die gehören nun auch zu unserer Kirche. Die christlichen Dalits wenden sich in letzter Zeit vermehrt den Evangelikalen zu, die überwiegend aus den USA ins Land kommen und gerade unter den Ärmsten der Armen erfolgreich missionieren. Gegen diese modernen amerikanischen Missionskirchen berufen sich die Thomaschristen auf ihre Tradition, die starken geschichtlichen Wurzeln und ihre fast 2000 Jahre alte gemeinsame Kultur mit den Hindus. Sebastian Tahayil ist Kirchenrechtler der katholischen Thomaschristen. Um unseren Glauben zu leben, haben sich die Christen nicht von der Kultur der Hindus getrennt. Sie behielten sie bei. Unsere Kirche hatte enge Kontakte mit den Ländern im Mittleren Osten, besonders mit Syrien und Chaldäa, das auch Mesopotamien genannt wird. Wir übernahmen ihre theologische und liturgische Tradition, aber wir haben uns der Kultur der Hindus angepasst. Gut. Unser Glaube ist christlich, aber unsere Kultur ist hinduistisch. Und wir folgen einer orientalischen liturgischen Tradition der alten chaldäischen Kirche. Bis heute spielen die Hindu-Normen wie rituelle Reinheit eine große Rolle, zum Beispiel was die Zubereitung von Speisen betrifft. Auch der Glaube an die Astrologie ist üblich, zur Festlegung von Festtagen wie zum Beispiel Hochzeiten, bei denen wie bei den Hindus und Moslems das Tali geknüpft wird, eine Goldkette als Zeichen des Verheiratetseins. Traditionelle Hindu-Feste in Kerala wie das Erntefest und Neujahr Mitte April feiern die Thomaschristen mit. According to the faith of this community. Nach unserer Glaubenstradition hat der Apostel Thomas, als er nach Indien kam, Hindus getauft. Er predigte und Hindus waren bereit, Christen zu werden. So entstand hier eine christliche Gemeinschaft. Viele Hindu-Könige schützten diese Gemeinden, indem sie besondere Gesetze erließen und wir bekamen viele Privilegien. Diese alte Christengemeinschaft wurde Söhne des Königs genannt. In der Regel gibt es aus Kastengründen keine Heiraten zwischen den Christen, die sich auf den Apostel Thomas berufen, und den anderen Christen in Indien. Das Alter einer christlichen Gemeinde, ihr Verwurzeltsein in Indien, scheint gleichbedeutend mit ihrer Stellung in der Hierarchie im Kastensystem zu sein. Die etwa 6 Millionen Thomaschristen sind heute unter den Christen Indiens eine Minderheit. Viele Gemeinden bemühen sich jedoch, um einen höheren gesellschaftlichen Status einzunehmen, ihren Ursprung als Thomaschristen nachzuweisen. Bis heute strömen Pilger zum Grab des Apostels Thomas in Mailapur, in der Nähe der südindischen Stadt Madras. Doch das Grab ist leer. In Devalokam, übersetzt Ort der Götter, einem Vorort von Kottayam, findet sich in der Kapelle des Bischofspalastes der orthodoxen Thomaschristen ein Holzsarkophag mit Reliquien des heiligen Thomas. Kondokra Matthew George. In Iraq, in the town of Mosul, they have an ancient settlement of Syrian Christians. Even today they have a diocese there. Im Norden des Irak, in der Stadt Mosul, gibt es eine alte Siedlung mit syrischen Christen, die bis heute eine Diözese bildet. Dort besaß man einige Reliquien vom heiligen Thomas. Nach unserer Überlieferung wurde Thomas in Mailapur bei Madras getötet und dort begraben. Aber seine Reliquien wurden nach Edessa gebracht, dem heutigen Urfa im Iran, wo syrische Christen lebten. Vermutlich hatte auch die irakische Gemeinde in Mosul einige davon erhalten. 1965 gab der Patriarch von Antiochia, Jakob III., sie dann als Geschenk an unsere Kirche in Indien. The Patriarch of Antioch, Jakob III., I think he sort of gave a gift to the church in India, to our church.